Philosophie to go mit Jona und Michael Drewes. Viel Spaß. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Philosophie to go. Hi Micha, der ist auch am Start. Hallo. Hi. Hi. Wir haben es uns gemütlich gemacht. Ich hoffe, ihr da draußen auch. Ihr habt Lust, in die Welt der Philosophie einzusteigen mit uns. Micha, welches Thema gibt's heute? Heute gibt es den Existenzialismus. Ja. Als Thema. Es ist bei uns, damit ihr auch so ein bisschen wisst, wie wir uns fühlen, bei uns ist gerade ein entspannter Sonntag eigentlich. Typischer Sonntag. Wir haben einen Tee, habe ich an meiner Seite. Wir haben in den Morgen sind wir gestartet mit einer leckeren Pizza. Also ein ganz normaler Sonntag bei uns. Ansonsten freue ich mich sehr auf diese Folge heute. Kenne ich mich persönlich auch gar nicht so aus mit dem Thema. Aber du hast dich eingelesen. Ich habe mich eingelesen. Es ist an vielen Stellen sehr kompliziert und in der Botschaft wiederum einfach, wenn man drüber nachdenkt, wiederum kompliziert. Also wir probieren es mal. Ist aber schon ein ziemlich, ziemlich gutes, spannendes Thema. Existenzialismus, ne? Existenzialismus. Ich hoffe, das Thema wird so komplex wie der Name, weil ich hab's die letzten Tage immer, wenn ich es versucht habe zu sagen, habe ich mich immer verhaspelt und gestottert. Aber so langsam kriege ich es hin. Existenzialismus. Nochmal ganz kurz zu dem Podcast. Ich dachte, ich erkläre jetzt einfach nochmal kurz das Konzept, weil es kommen ja auch immer gerade zumindest neue ZuhörerInnen dazu, was uns sehr freut. Deswegen noch einmal kurz das Konzept erklärt. Micha, du hast Philosophie studiert. Das ist richtig. So, oder du studierst auch immer noch Philosophie im Master, wenn ich mich recht entsinne. Ich studiere Erziehungswissenschaft im Master, aber ich habe noch philosophische Seminare. Ja, genau. Okay, so rum wird ein Schuh daraus, ganz genau. Ich nicht. Ich bin quasi ausgebildeter Journalist und Autor, habe aber keine Ahnung so richtig von Philosophie. Das heißt, Micha ist im Prinzip der Dozent, der hier so eine Vorlesung hält, die möglichst unterhaltsam ist und möglichst gut vorbereitet. Und ich bin dann so quasi, ja, das, was ihr da draußen vielleicht sonst seid, nämlich der mehr oder weniger unwissende Studierende, der möglichst intelligente Nachfragen stellt, so, um alle Leute mit ins Boot zu holen, weil das soll so ein bisschen ein Philosophie-Podcast sein für Leute, die auch nicht so, ja, nicht, jetzt nicht Philosophie studiert haben, so, sondern so erstmal ein bisschen reinkommen wollen ins Thema. Ganz genau, so, das war erstmal das Konzept. Ansonsten, bevor es jetzt losgeht, nochmal ein paar Sachen zum Organisatorischen, sag ich jetzt mal dazu. iTunes, ihr könnt gerne eine iTunes-Bewertung da lassen. Wir lesen das auch alle, alles. Wir haben auch in letzter Zeit so, ja, die eine oder andere neue Bewertung dazu bekommen und Kommentare und Anregungen von euch, was uns sehr gefreut hat. Genau, bei iTunes könnt ihr was da lassen, per E-Mail, philosophietogo@gmail.com könnt ihr uns schreiben. Und wir haben jetzt auch Instagram, das hatten wir seit der letzten Folge, was auch schon ganz gut so anläuft, ne? Also die ein oder andere Person ist schon da drauf und guckt sich das an und da gibt's halt, wir posten halt immer so ein Bild, wenn eine neue Folge draußen ist, da seht ihr auch die Kapitelmarken, also dieser ganze Podcast ist ja auch aufgeteilt in Kapitel und da könnt ihr dann auch nochmal gucken, weil bei Spotify ist es immer ein bisschen schwierig, diese Kapitelmarken zu entdecken, die werden nicht immer angezeigt. Deswegen, falls euch das interessiert, guckt gerne bei Instagram nochmal vorbei, da seht ihr das auch. Und da könnt ihr auch einfach mit uns in Kontakt treten. Gibt's sonst noch was, Micha? Bist du bereit für den Podcast? Ich bin absolut bereit. Kommunizier mit uns, rede. Ja, ich höre dir auch gerne zu. Ja, genau. Okay, stimmt, genau. Hör noch so lange zu, wie du zuhören kannst, weil gleich musst du ja die ganze Zeit reden. Das stimmt natürlich. Okay, ja. Das war's im Prinzip. Ansonsten wünsche ich euch oder wir wünschen euch jetzt viel Spaß mit dieser Folge von Philosophy to go mit dem Thema Existenzialismus. Kapitel 1. Ein erster Überblick über den Existenzialismus. So, jetzt kann's losgehen. Jetzt bin ich an der Reihe.